Einheit 13. Übung 2a. Hallo, Frau Winter. Bei uns ist noch frei. Tag, Frau Huber. Hallo, Herr Khaled. Vielen Dank. Heute ist die Kantine ja wieder richtig voll. Ja, stimmt. Sie sehen gestresst aus. Ja, heute Morgen kamen einige LKWs mit Warenlieferungen. Wir mussten sie ausladen und alles kontrollieren. Und bei einigen Bestellungen hat es auch Probleme gegeben. Was für Probleme? Bei einer Lieferung stimmte zum Beispiel der Lieferschein nicht. Die Hälfte der Lieferung hat gefehlt. Passiert das öfters? Eigentlich nicht. Wir haben ja eine Software für die Lagerverwaltung. Da müssen wir die gelieferte Menge korrigieren. Und natürlich müssen wir sofort beim Lieferanten reklamieren. Das heißt, Sie wissen immer ganz genau, was es im Lager gibt? Natürlich. Und wie war Ihr Vormittag? Naja, ich hatte mein Passwort vergessen und konnte mich am Computer nicht anmelden. Aber zum Glück hat Herr Khaled mir schnell geholfen. Das war ganz einfach und ging sehr schnell. Naja, und dann habe ich ziemlich viele E-Mails geschrieben und unsere Kundendatenbank aktualisiert. Bei einigen Kunden haben wir zum Beispiel neue Ansprechpartner. Und die müssen natürlich auch in der Datenbank stehen. Also ich hatte einen ruhigen Vormittag. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Server, aber das konnten wir schnell beheben. Und am Montag mache ich ja immer auch einen E-Learning-Kurs. Was lernen Sie denn da? Es geht um eine neue Software für die Buchhaltung, die wir bald installieren werden.